Yeah. Imperator, mein Haus sieht aus wie das Sanssouci. Selbst wenn ich mal Minus mach, ist das bloß ne Randnotiz. Mich bringt der Verlust von ein paar Millennium. Denn ich hab ausgesorgt für ein ganzes Millennium. Fülle die Lungen mit nem tiefen Zug aus dem Blank. Blick vom Pool auf den Strand, hol die Schuhe aus dem Schrank. Der Sound von meinem Eventer dort zerreißt die Stille. Deutsche Rapper sind zu arm, sie tragen billig und für 30 Mille. Im Hotel sind Groupies da, doch wir chillen an der Lobby. Und dein alter Freimaurer erzählt uns irgendwas von Lucifer. Ich erzähl dem Rapper, kleben an meinem Arsch wie ein Schreibtischsessel und hinterlassen mir Schleim. Spurflecken als Weinbergschnecken. MCs wollen den Herrschertitel haben, doch verkaufen Kids nur Fake-Shit wie ein Scherzartikelladen. Ich bleib deutschlandweit Boss und muss mich korrigieren, mein Haus sieht aus wie das Neuschwanstein-Schloss. Ich will die Welt. Imperator, schwarzer Aventador, packe vom Hotel. Fick aber Bitches, deine Freundin sagt, ich mach's mir lieber selbst. Imperator, Aventador, und in mir gehört die Welt. Ich hänge der Hood wie Polizei am Sperrbänder. Reiße deine Kleine auf, als sei sie ein Weihnachtskalender. Ich bleibe Gangster, tick Coke an High Society Member. Es ist in den Kreisen der Renner, wie ein Leichtathlet-Penner. Und Feuer wie Ayrton Senna. Wenn ich dich beiklatsch wie Teigmasse, ist in deinem Heimatkampf schweigen der Lämmer. Drive-by aus dem Daimler ins Fenster. Und dein Blut spritzt weit bis an den Karteikartenständer. Vom nächsten Schreibwarenhändler. Es gibt Bleihagelblender, 33 Maybachs, die einfach meiner hassieren. Da gleich dem fucking Leihwagen-Center. Yeah, der Freihand ist Stämmer. Ich pump mich breit, nehme ne Kuh und der little Huren sind neben der Spur, so wie Leitplankenränder. Ja, ihr seid kranke Männer. Ich tick Weißes an dein Verein, bis deine bleichen Wangen einfallen wie ne Streitmacht in Länder. Häng ab wie Eistapfen, wir zwei haben keinen gemeinsamen Nenner. Ich bleibe Banger, du das Resultat von Teichschlappenschwängern. Ich will die Welt. Imperator, schwarzer Aventador, packe vom Hotel. Fick aber Bitches, deine Freundin sagt, ich mach's mir lieber selbst. Imperator, Aventador, und in mir gehört die Welt. Der Boss ist zurück, die Uzi wie Don Pablo im Louis Vuitton Sakko. Ich boxe dir Bitch in dein Fotzengesicht, yeah. Alpha Music ist das Empire. Fick die Juice, heute mach ich Cover-Shootings für das Esquire. Früher waren's Razzias im Drogenviertel, heute bin ich geheimer Grazia im Logenzirkel. Eine im Kern aktive Macht, wie die Erdanziehungskraft. Wenn du Ärger machst, wirst du gegen ein Bergmassiv geklatscht. Mit dermaßen viel Kraft, du fliegst durch Tropfstein, Grott in Bergtunnel durch. Bis zur anderen Seite und dein Joch beim Knochen zerberstet beim Sturz. Wie würde man soziologisch den Boss einordnen? Erklär ich dir kurz, ich steh noch über der Oberschicht wie Hochzeitstorten-Pärchenfiguren. Nachdem ich deiner Rabenmutter Schwanz gab, leidet sie an Borderline wie ne Sklavenrudermannschaft. Yeah, ich bin die Eins hier im Lande, seit King am Rapper das Motto. Naja, dabei sein ist alles, ich will die Welt. Imperator, schwarzer Aventador, packe vom Hotel. Fick da paar Bitches, deine Freundin sagt, ich mach's mir lieber selbst. Imperator, Aventador, und in mir gehört.